Kapitel 14. Wann wurde die 112. Panzerdivision aufgestellt? Am Vorabend des Krieges wurde A.L. Gittmann zum Kommandeur der 112. Panzerdivision ernannt. Armeegeneral L.L. Gusakoshi, Militärhistorische Zeitschrift 1973, Nummer W, S117, 1. Der letzte Verteidigungsminister der UdSSR und letzte Marschall der Sowjetunion D.T.J.A.S. hat in seinen Büchern, Aufsätzen und öffentlichen Vorträgen davon gesprochen, dass in knapp zwei Jahren vor Ausbruch des Krieges in der Sowjetunion 125 neue Divisionen aufgestellt worden sind. Die Erwähnung von 125 neuen Divisionen finden wir zum Beispiel in seinem Buch In Treue zum Vaterland. Moskau 1988, S178, lassen Sie uns vergleichen, auf der Höhe des Kalten Krieges unterhielten die Streitkräfte der USA 16 Divisionen, Großbritannien 4. Um in einem demokratischen Land eine neue Division aufzustellen, vergeht allein mit Parlamentsdebatten ein ganzes Jahr. Stalin aber hatte, Marschall Jasos Worten zufolge, in knapp zwei Jahren 125 Divisionen zusätzlich zu den schon vorhandenen aufgestellt. Kann man dem Glauben schenken? Man kann es nicht. Jeder, der selbst Angaben über die sowjetischen Divisionen sammelt, weiß, dass Marschall Jas, gelinde ausgedrückt, zu einem Winkelzug Zuflucht genommen hat. Und deshalb schickte ich dem Chefhistoriker der Sowjetarmee, Generaloberst Dmitri Volkogon, einen Brief: Tapfer ist ein Soldat, der sich den feindlichen Bajonetten stellt. Die Tapferkeit eines Militärhistorikers besteht darin, dass er öffentlich einem Vorgesetzten widerspricht, 171, wenn dieser von der historischen Wahrheit abweicht. Ich weiß nicht, ob General Volkogon meinen Brief erhalten hat, immerhin hätte er auch ohne diesen protestieren können. Doch das tat er nicht. Jasos Erklärungen haben alle sowjetischen Militärhistoriker gehört, aber kein einziger fand den Mut zum Widerspruch. Daraufhin schrieb ich General Jas selbst: Genosse Marschall der Sowjetunion, Sie sagen nicht alles, oder Sie wissen nicht alles. Zweiter hören wir noch andere Aussagen zur Anzahl der neuen Divisionen. Marschall der Sowjetunion K.S. Moskalenko, von September 1939 bis Juni 1941 wurden 125 neue Schützendivisionen aufgestellt. An der Südwestfront, S9, Marschall der Sowjetunion I.C.H. Bagramjan, 125 neue Schützendivisionen und eine Vielzahl von Großverbänden und Verbänden anderer Truppengattungen wurden aufgestellt. So gingen wir dem Sieg entgegen. Moskau 1977, S39, merken Sie den Unterschied. Jas spricht von 125 neuen Divisionen, Moskalenko und Bagramjan aber reden von 125 neuen Schützendivisionen. Marschall Jas hat bewusst oder aus Unkenntnis das Wort Schützen ausgelassen. Das Weglassen dieses Wortes aber ändert den Sinn der Aussage, denn außer den 125 neuen Schützendivisionen hatte Stalin noch andere Divisionen aufgestellt, zum Beispiel motorisierte Schützendivisionen und motorisierte Divisionen. Von September 1939 bis Juni 1941 wurden 30 neue motorisierte Divisionen aufgestellt. Schützendivisionen, motorisierte Schützendivisionen und motorisierte Divisionen hatten eine gemeinsame Zählung, weshalb schon im März 1941 in dieser Zählung die Nummern 250, 251, 252 und so fort auftauchten. Und alle Lücken in der Zahlenfolge wurden geschlossen. Außerdem wurden Panzerdivisionen aufgestellt. Innerhalb nur eines Jahres, von Juni 1940 bis Juni 1941, wurden 61 neue Panzer 172 Divisionen aufgestellt. Diese hatten eine eigene Zählung von 11 bis 69. Die vorhandenen Lücken in dieser Zählung geben einen Hinweis darauf, dass der Prozess der Aufstellung neuer Divisionen noch nicht abgeschlossen war. In nicht ganz einem Jahr, von Juli 1940 bis Juni 1941, wurden 79 neue Fliegerdivisionen aufgestellt. Und für Stalin war damit noch nicht die oberste Grenze erreicht, die Nummern stiegen und stiegen. Im April 1941 wurde im Raum Smolensk bereits die 81. Langstreckenbomberdivision aufgestellt. Vielleicht waren die sowjetischen Divisionen nur winzig klein. Durchaus nicht. Die deutschen Panzerdivisionen hatten im Juni 1941 abweichende Organisationsstrukturen und eine unterschiedliche Anzahl Panzer von 147 in der 13. bis zu 299 in der 7. Panzerdivision. Es waren leichte und mittlere Panzer. Schwere Panzer besaß Deutschland überhaupt nicht. Eine sowjetische Panzerdivision bestand 1941 aus 375 leichten, mittleren und schweren Panzern. Mitunter waren die Divisionen nicht vollständig ausgerüstet, zum Beispiel verfügte die 1. Panzerdivision bei Kriegsausbruch über 370 Panzer und 53 gepanzerte Fahrzeuge. Generalleutnant W. I. Baran, in Militärhistorische Zeitschrift 1988, Nummer 9, S18, die deutschen motorisierten Divisionen hatten 1941 überhaupt keine Panzer in ihrem Bestand. Die sowjetischen motorisierten Divisionen verfügten dagegen 1941 über 275 Panzer. Die einzige deutsche Kavalleriedivision hatte keine Panzer. Sowjetische Kavalleriedivisionen besaßen jeweils 64 Panzer. Die deutschen Infanteriedivisionen hatten keine Panzer, zu den sowjetischen Standardschützendivisionen gehörten jeweils 16. Einige sowjetische Schützendivisionen hatten je 60 bis 70 Panzer. So besaß beispielsweise die 4. Schützendivision Deutsches Proletariat, als für sie der Krieg begann, 64 Panzer. Generalleutnant I. Peruslei, letzter Halt in Berlin. Moskau 1983, S-32, sowjetische Fliegerdivisionen hatten jeweils 200 oder auch 300 Maschinen, mitunter sogar 400. So verfügte zum Beispiel die 9. gemischte Fliegerdivision am 21. Juni 1941 über 409 Kampf-173 Flugzeuge. S.A. Krasuschi, Luftfahrt und Raumfahrt in der UdSSR. Moskau 1968, S89, insgesamt waren es in nicht ganz zwei Jahren nicht 125 neue Divisionen, wie Marschall Jas sagt, sondern 295 neue Divisionen. Abgesehen natürlich von den neuen motorisierten Schützendivisionen des NKWD. Dritte 295 neue Divisionen sind jedoch noch nicht alles. Eines Tages ergab es sich, dass ich das Museum der mit dem Leninorden, dem Rotbannerorden und dem Suvaisorow-Orden ausgezeichneten Reschitsa 8. motorisierten Gardeschützendivision Held der Sowjetunion Generalmajor I.W. Panfilow besuchte. Es ist eine der berühmtesten Divisionen. Mit ihrer Geschichte wurde jeder von uns schon in der Schule vertraut gemacht. Aufgestellt im Juli 1941 als 316. Schützendivision, 1. Kommandeur Generalmajor I.W. Panfilow, im Oktober in den Kampf vor Moskau geworfen, dann das berühmte Gefecht der 28 Panfilhelden und so weiter. Vor Moskau hatte sich die Division ausgezeichnet und war in die 8. Gardeschützendivision umgewandelt worden. Das alles war mir schon vor dem Museumsbesuch bekannt, aber der Jagdhundinstinkt in mir wollte jedes Gebüsch zweimal, dreimal, viermal mit der Nase prüfen. Und ich hatte Glück. Inmitten der Fülle von Dokumenten und Reliquien bemerkte ich ein gelbes Blatt mit kleinen Buchstaben den Befehl zur Aufstellung der Division. Vor mir hatten Tausende von Museumsbesuchern diesen Befehl gelesen. Vielleicht sahen sie ihn auch nur und haben ihn nicht gelesen. Oder sie lasen ihn, haben aber die Hauptsache nicht beachtet. Auf den ersten Blick ist es ein Befehl wie jeder andere, aufstellen, ernennen, und so weiter. Aber das Datum? Das Datum ist der 12. Juni 1941. Am darauffolgenden Tag, dem 13. Juni, schickt TASS die seltsame Erklärung in den Äther, dass die UdSSR nicht die Absicht habe, Deutschland anzugreifen, 174 dennoch haben zu diesem Zeitpunkt die Nummern der sowjetischen Schützendivisionen die Ziffer 300 bereits übersprungen. Es war schwer vorstellbar, dass zuvor die 252. Schützendivision aufgestellt worden war, und plötzlich nach ihr die mit der Nummer 316. Das konnte nicht sein. Deshalb begann ich den anderen Nummerierungen nachzugehen und stellte fest, dass die 261., die 272., die 289., die 291., die 302. und noch viele andere gleichzeitig mit ihnen im Juli 1941 aufgestellt worden sind, doch die Befehle zu ihrer Aufstellung waren vor dem deutschen Angriff erteilt worden. Deshalb muss man in diesem Zusammenhang darüber sprechen, dass Stalin in knapp 2 Jahren 125 neue Schützendivisionen, 30 neue motorisierte Divisionen, 61 Panzer- und 79 Fliegerdivisionen aufstellen ließ und dass man darüber hinaus vor der deutschen Invasion die Aufstellung von mindestens weiteren 60 Schützendivisionen, motorisierten Schützendivisionen und motorisierten Divisionen in Angriff genommen hatte. Vierter, ich habe auch die Panzerdivisionen nachgeprüft. Stalin besaß deren 61. offiziell. In Wirklichkeit aber hatten schon im März 1941 die Nummern der sowjetischen Panzerdivisionen die Ziffer 100 übersprungen, und sie stiegen weiter. Man braucht sich nicht in Archive mit höchster Geheimhaltungsstufe zu vergraben, um dafür eine Bestätigung zu finden. Ein Blick in die Enzyklopädie der Große Vaterland des CHE Krieg 1941 bis 1945, Moskau 1985, S206, genügt. Dieses Buch hat die staatliche und die militärische Zensur passiert, es wurde redigiert von Armeegeneral M.M. Kaslö, Generaloberst G.W. Sredin, Generalleutnant P. Aschelin und noch vielen anderen berühmten Generalen, Professoren, habilitierten Doktoren, korrespondierenden Akademiemitgliedern und so weiter. Diesem wissenschaftlichen Werk entnehmen wir, dass Armeegeneral A. Elgetmann im März 1941, zu der Zeit Oberst, Kommandeur der 112. 175 Panzerdivision wurde. Es gibt noch andere Informationen hierzu. Sollte jemand unter den Militärhistorikern zweifeln, braucht er nur die Daten zu allen anderen Panzerdivisionen mit dreistelligen Ziffern zu überprüfen. Nehmen wir zum Beispiel die 111. Panzerdivision. Sie stand in Transbekalien. Am 22. Juni 1941 fanden nach der Nachricht von der deutschen Invasion überall Versammlungen der Bevölkerung statt, und dasselbe geschah bei den Mannschaften und Offizieren der Truppenverbände im Hinterland. In der Geschichte des Militärbezirks Transbekalien, der mit dem Leninorden ausgezeichnete Militärbezirk Transbekalien. Moskau 1980, S96, heißt es, dass am 22. Juni 1941 Versammlungen der Offizierie und Mannschaften in den Einheiten der 36. und 57. motorisierten Schützendivision sowie in der 61. und 111. Panzerdivision abgehalten wurden. Es hätten keine Versammlungen aufgeregter Krieger in der 111. Panzerdivision stattfinden können, wenn sie zu der Zeit nicht existiert hätte. Jeder militärhistorisch Interessierte möge in seine Materialsammlungen zur Geschichte der sowjetischen Divisionen schauen und mehr bestätigen, am 21. Juni 1941 gab es bereits zumindest die folgenden Panzerdivisionen, die 101. Panzerdivision unter Oberst G.M. Michailow, die 102. unter Oberst I.D. Elarion, die 104. unter Oberst W.G. Burko, die 106. unter Oberst A. N. Pavushin, die 107. unter Oberst P. N. Domratsche wählt. Man wird mir entgegenhalten, dass nicht alle vollständig ausgerüstet waren. Marschall der Sowjetunion I.S. Konevelt sagt zum Beispiel, dass im September 1941 die 107. Panzerdivision insgesamt nur 153 Panzer besessen habe. Militärhistorische Zeitschrift 1966, Nummer 10, S56, es verhielt sich tatsächlich so, aber das war der Rest nach der schweren Schlacht bei Smolensk. Ein Rest von 153 Panzern ist auch nicht gerade wenig. Anfang September 1941 konnten sich von allen deutschen Panzerdivisionen an der Ostfront insgesamt nur zwei in Bezug auf die Anzahl intakter Panzer damit messen, die 6. mit 188 und die 8. mit 155 Panzern. 176. Fünfter erinnern wir uns jetzt, dass Hitler im September 1939 mit insgesamt 6 Panzerdivisionen zum Zweiten Weltkrieg antrat. Es waren überwiegend leichte Panzer. In der ganzen deutschen Wehrmacht gab es am 31. August 1939 211 mittlere Kampfpanzer. Schwere Panzer gab es weder in der Bewaffnung des Heeres, noch arbeitete man an ihrer Entwicklung. Die Frage nach der Entwicklung schwerer Panzer hatte man sich in Deutschland nicht gestellt. Aufgrund wissenschaftlicher Analysen dieses Umstandes kamen einige Historiker zu dem Schluss, dass Hitler, da er doch über 6 Divisionen leichter Panzer verfügte, beabsichtigt haben müsse, sich die ganze Welt zu unterjochen. Im Frühjahr 1941 stellte der neutrale Stalin mehr Panzerdivisionen auf, als jemals in sämtlichen Staaten der Welt zusammengenommen existiert hatten, und zwar sowohl zu Stalins Lebzeiten als auch nach seiner Zeit. Die Sowjetunion war 1941 der einzige Staat der Welt, der schwere Kampfpanzer in der Bewaffnung seines Heeres aufwies. Da drängt sich die Frage an den Historiker auf, wenn 6 Divisionen leichter Panzer ein unwiderleglicher Beweis für das Bestreben sind, einen Krieg zu beginnen und die ganze Welt zu erobern, wovon zeugt dann die Aufstellung von 61 Panzerdivisionen innerhalb eines Jahres und die beginnende Aufstellung einer weiteren ebenso großen Zahl an Panzerdivisionen? 60 Panzerdivisionen kann kein Land auf der Welt unterhalten. Von 100 und mehr Panzerdivisionen ganz zu schweigen. Außer den Panzerdivisionen hatte Stalin noch über 300 Schützendivisionen und motorisierte Divisionen. Auch diese Menge an Divisionen kann kein Land auf der Welt unterhalten. Ich lasse die Fliegerdivisionen und alle anderen Divisionen hier außer Acht. Selbst in reduzierter Form kann man sie nicht unterhalten. Aber man hielt sie nicht in reduzierter Form, sie wurden vielmehr zügig mit Soldaten und Bewaffnung aufgefüllt. Und das zeigt die Entschlossenheit zu kämpfen. Bereits 1941 zu kämpfen. Den Kampf aufzunehmen, noch bevor alle Divisionen ganz aufgefüllt waren. 177 würde man dies alles vollständig auffüllen, breche die Wirtschaft umgehend zusammen. Deshalb meinte der geniale Karl von Clausewitz, dass die Natur des Krieges an sich es unmöglich mache, die vollständige gleichzeitige Bereitschaft aller Kräfte zu erreichen, um sie unverzüglich und gleichzeitig ins Treffen zu führen. Aus diesem Grund hatte Stalin eine gewaltige Streitmacht aufgebaut, aber außerdem eine unerschöpfliche Reserve an Divisionen vorgesehen, deren Aufstellung eben erst begann. Es ist leichter, im Krieg diese Aufstellung abzuschließen, als neue Divisionen, bei Null beginnend, aufzustellen. Hitler hatte diese Möglichkeit nicht. Er warf 17 Panzerdivisionen gegen Stalin in den Kampf, die nicht vollständig ausgerüstet waren und die auch nicht weiter verstärkt werden konnten. Sämtliche deutschen Panzer an der Ostfront waren auf 4 Panzergruppen verteilt. Jede Panzergruppe umfasste 8 bis 15 Divisionen, darunter 3 bis 5 Panzerdivisionen, 2 bis 3 motorisierte Divisionen, den Rest bildeten Infanteriedivisionen. Am 4. September 1941 waren Generaloberst Hagoderian in seiner 2. Panzergruppe 190 gefechtsbereite Panzer verblieben. Die Panzergruppe war zu einer unvollständigen Panzerdivision zusammengeschrumpft, und die ihr unterstellten Panzerdivisionen hatten sich im Grunde in Panzerbataillone verwandelt, die 3. Panzerdivision verfügte noch über 41 intakte Panzer, die 4. Panzerdivision über 49 Panzer, der 17. Panzerdivision waren 38 Panzer geblieben und der 18. Panzerdivision 62. Hinzu kam der katastrophale Mangel an Ersatzteilen und Treibstoff für die Panzer. Und das alles vor Herbstbeginn, vor Einsätzen der Regenfluten und des Schlamms, vor der Wegelosigkeit und dem Beginn des russischen Winters, vor den Schneemassen und dem Frost, woran Hitler und seine Generale hätten denken müssen. Militärhistoriker diskutieren bis auf den heutigen Tag die Frage, was Hitler Anfang September 1941 hätte tun müssen, sollte die Panzergruppe Guderian Kiew umgehen oder direkt in Richtung Moskau in Marsch gesetzt werden. Mich wundern diese Diskussionen, nachdem der Panzergruppe 178 ein Viertel der ursprünglichen Anzahl an Panzern verblieben war, dürfte sie weder nach Kiew noch nach Moskau in Marsch gesetzt werden, man hätte sie vielmehr zur Umgliederung und Auffüllung herauslösen und stattdessen frische Panzerdivisionen, Korps und Gruppen in die Schlacht führen müssen. Doch das kümmerte Hitler nicht. Stalin kümmerte sich darum. Außer den voll ausgerüsteten Panzerdivisionen hatte er die noch nicht aufgefüllten Divisionen der 2., 3. und 4. Angriffswellen. Nach Durchführung der ersten Angriffsoperationen und Bekanntgabe der offenen Mobilmachung konnten diese Panzerdivisionen aufgefüllt und, sobald sie Gefechtsbereitschaft erlangt hatten, in den Kampf geführt werden. Entscheidend war, dass die Panzerfabriken in Leningrad und Charkow so viele Panzer produzierten, dass der Ausstoß, unter Voraussetzung eines Angriffs von sowjetischer Seite, sowohl für die Ergänzung der Verluste in den vorhandenen Divisionen als auch zur Ausrüstung der in Aufstellung befindlichen Divisionen reichte. Das gab Stalin die Möglichkeit, die Verluste in den kämpfenden Divisionen auszugleichen und nach neue Panzerdivisionen in den Kampf zu führen, wobei er ihre Anzahl auf den Schlachtfeldern auf 100 und mehr erhöhen konnte. Durch seinen selbstmörderischen Angriff, bei dem ihm nur insgesamt 17 Panzerdivisionen zur Verfügung standen, nahm Hitler Stalin die Möglichkeit, die volle Kampfkraft der sowjetischen Panzerwaffe zu entfalten. Charkow war verloren, Leningrad durch die Blockade abgetrennt. Die Panzerproduktion in Gorki, Tscheljabinsk, Nischni Tagil und Stalingrad war improvisiert. Aber selbst diese improvisierte Panzerproduktion erlaubte es der Sowjetunion, Panzer in großen Stückzahlen und vorzüglicher Qualität herzustellen und den Krieg in Berlin zu beenden. Hätte Stalin den Erstschlag geführt, würde die Panzerproduktion in der Sowjetunion ungeheuerliche Ausmaße erreicht haben. Das genau aber war geplant, als im März 1941 der Befehl zur auf 179 Stellung der Panzerdivision mit der Nummer 112 erging.